NDR3 Abendstudio. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Hörspiel am Mittwochabend, das sich heute als akustischer Treffpunkt von Klangforschern, Komponisten, Physikern, Meeresbiologen, Reportern und Militärforschern präsentiert. Hören Sie selbst. Café des Abysses oder Paradiesvögel im Schallkorridor. Ein Hörbild von Harald Brandt. Santé. Ein Café mitten im Dschungel. Ein Vogel. Er heißt Mon Père, mein Vater. Komischer Name. Ihm fehlen ein paar Federn auf dem Kopf. Und er sieht wie eine Tonsur aus, deshalb. Seltsam. Vielleicht gibt's das Café gar nicht. Und die Geräusche? Und der Wald? Wird bald nur noch Erinnerung sein. In Erinnerungen kramen. Was war letztes Jahr? Der Golfkrieg. Und weiter? Im Dezember sank das ägyptische Fährschiff Salem Express im Roten Meer. Angeblich sind einige Passagiere durch Delfine gerettet worden. Sie haben sie über Wasser gehalten und bis zum Strand gebracht. Das wäre doch ein Thema. Meinst du? Eine Verbindung herstellen, Kaffee, Delfine, Golfkrieg und Technologie. Das Hören benutzen, um zu sehen. Akustische Räume, in denen schillernde Paradiesvögel verrückt gewordene Elektronen und Positronen aus der muschelbesetzten Haut ehrwürdiger alter Wale herauspicken, um sie bärtig behäbigen Ölscheichs als Floh ins Ohr zu setzen. Egon Friedell, Schriftsteller. Ein feineres Ohr als das unsere vermöchte vielleicht sogar zu erkennen, dass auch noch die ganze europäische Geschichte der Neuzeit von einem leisen Gelächter des Orients begleitet ist, das wie eine feine spöttische Unterstimme neben allen unseren Fortschritten einhergeht. ça que nous étudions souvent les paradoxes ou illusions d'acoustique, parce qu'au fond, quand on fait de la synthèse, on ne fait que faire des illusions. On veut donner l'impression qu'il y a un monde sonore et il n'y a rien derrière en réalité. Ouais. On veut donner l'impression, par exemple, Jean-Claude Risset, Physiker und Komponist. Alors qu'ils sont émis par des haut-parleurs. Für die Einweihung des größten Teilchenbeschleunigers der Welt, LEP, in Genf, schuf er im akustischen Laboratorium von Marseille eine Abfolge von flüchtigen Klangmetaphern, die zuerst die Beschleunigung und dann das Aufeinanderprallen gegensätzlich geladener Elementarteilchen illustrieren soll. Elektron, Positron. Que le son s'éloigne, ouais. Il est important de donner cette impression pour donner du relief à l'illusion. In der Klangsynthese arbeiten wir viel mit akustischen Illusionen. Es soll zum Beispiel der Eindruck erweckt werden, dass sich die Töne, die aus fest installierten Lautsprechern kommen, im Raum bewegen. Um diese Illusion der Räumlichkeit zu schaffen, müssen wir verstehen, wie die akustische Wahrnehmung im Gehirn funktioniert. Nehmen Sie zum Beispiel die Illusion eines Tons, der sich scheinbar immer weiter entfernt. Es genügt nicht, dass er nur leiser wird. Man muss ihn so gestalten, dass er sich im Echo verliert. Konkret bedeutet das, dass wir mit dem Computer nicht nur die Schwingungsweite des direkten Schalls, sondern auch des indirekten Schalls, also des Echos, kontrollieren müssen. Man kann sogar den Doppler-Effekt künstlich hervorrufen, der den Eindruck einer sich schnell im Raum bewegenden Schallquelle schafft. Wie zum Beispiel bei einem Lastwagen, der schnell vorbeifährt. Also eine Art Frequenzverschiebung, die allerdings keine Illusion, sondern physikalisch nachweisbar ist. Der näher kommende Wagen produziert für den Beobachter oder Hörer ein Geräusch mit höherer Frequenz als ein sich entfernendes Auto. Das Gleiche gilt übrigens für das Licht. Die Schwingung sich im Kosmos entfernender Sterne verschiebt sich in den roten Bereich. Das ist also ein physikalisches Phänomen, das unserem Ohr hilft, um die Bewegung der Schallquelle zu verstehen und zu rekonstruieren. Diese Frequenzvariationen schaffen den Eindruck von räumlicher Tiefe. Ein weiteres Paradox, das ich in meiner akustischen Illustration Elektron-Positron benutzt habe, sind die Töne, die scheinbar ohne Ende immer höher und immer schneller werden. Das sind akustische Illusionen, die man dank der Präzision des Computers produzieren kann, die aber nur funktionieren, weil sie bestimmten Hörgewohnheiten entsprechen. Thomas Henningsen, Meeresbiologe, Persischer Golf, 24. August 1991. Heute sind wir mit einem Hubschrauber 3 Stunden lang über die saudische Küste geflogen. Aus dieser Perspektive wird das ganze Ausmaß der Katastrophe erkennbar. Praktisch die gesamte 700 Kilometer lange Küstenlinie ist mit Ölschlick bedeckt. Meist hat der schwarzbraune Streifen eine Breite von 20 bis 30 Metern. An manchen Stellen weitet er sich bis zu einem Kilometer. Die Flut hat das Öl in die Lagunen gedrückt, tief ins Land hinein. Das kann man gar nicht mehr reinigen, hämmert es in meinem Kopf. Das kommt nie wieder in Ordnung. Es sind gerade die Langzeitwirkungen, die das Leben im Golf bedrohen. Das Öl wurde fast vollständig an die Küste geschwemmt. Doch von da wird es wieder ins Meer gespült. Die Gifte, vor allem Schwermetalle und toxische Kohlenwasserstoffverbindungen, werden sich nach und nach in der marinen Nahrungskette anreichern. Der Garnelenfang musste bereits um 8 Wochen verschoben werden, weil die Tiere viel zu klein waren. Ende Januar verbrachte ein französischer Journalist eine Nacht in einem Bunker an der Grenze zwischen Saudi-Arabien und Kuwait. 2 Stunden vor Morgengrauen überflog eine amerikanische Bomberstaffel die Grenze in Richtung Kuwait-Stadt. Einige Minuten später begann die Bombardierung der irakischen Positionen. Die saudischen Soldaten im Bunker und der französische Journalist konnten den Widerschein der Explosionen am Nachthimmel sehen. Aber am schrecklichsten war die enorme Schallwelle, die aus 70 Kilometer Entfernung auf sie zurollte und die für Stunden nicht mehr abebbte. Ein saudischer Soldat meinte, das muss die Hölle sein da drüben. Kein Mensch kann diesen Lärm ertragen. Das zerreißt dich in der Luft. Richard Murray Schaeffer, Komponist und Lautsphärenforscher. Für Vergil waren die Laute des Krieges vom Klang des Messings und des Eisens bestimmt. Und dieses akustische Bild hat sich bis auf unsere Tage nicht verändert, wenn auch seit dem 14. Jahrhundert die Explosionslaute des Kanonenpulvers hinzugekommen sind. Die Weltliteratur ist voller Schlachtbeschreibungen. Poeten und Chronisten scheinen über den Schlachtenlärm immer wieder in Erstaunen geraten zu sein. So schreibt der persische Heldendichter Firdausi: Bei den Rufen der Divs und dem Lärm, den der aufsteigende schwarze Staub, der Donner von Trommeln und das Wiehern von Streitrossen machten, spalteten sich die Berge und die Erde öffnete sich. Kein Mensch hat jemals vorher eine so wütende Schlacht gesehen. Laut war das Zusammenprallen der Streitäxte und das Klirren der Schwerter und das Surren der Pfeile. Das Blut der Krieger verwandelte die Ebene in einen Sumpf. Die Erde glich einem Meer von Pech, dessen Wellen aus Schwertern, Äxten und Pfeilen gebildet wurden. Hier ein Werbeprospekt der Firma Thomson Sintra. Die Muräne ist ein überbegabtes Torpedo, das von verschiedenen Trägertypen abgeworfen werden kann. Schiffen, Hubschraubern, maritimen Patrouillen, Flugzeugen, Raketen. Die Muräne bietet unparalleled kill probability, höchste Zerstörungswahrscheinlichkeit feindlicher U-Boote, auch unter schwierigsten Bedingungen. Sophia Antipolis, Frankreichs Hightech-Zentrum an der Côte d'Azur. Hier ist der Hauptsitz des Sonarspezialisten Thomson Sintra. Zwei Ingenieure der Firma erklären mir den Aufbau des Computerprogramms SIGAM, mit dessen Hilfe komplexe akustische Unterwassersituationen simuliert werden können, um das Gehör der zukünftigen Horch-Spezialisten zu trainieren, die an Bord westlicher U-Boote nach den akustischen Signaturen des Feindes lauschen. Passives Sonar. Ich füge ein Motorengeräusch hinzu und gehe mit der Frequenz etwas runter. Jetzt noch ein Hilfsmotor. Wir können alle möglichen Geräusche produzieren, sie allerdings so zusammenfügen, dass eine realistische Situation nachgebildet wird. Darin zeigt sich die Erfahrung der Audiospezialisten, die diese Situationen unter Wasser wirklich erlebt haben. Hören wir uns mal ein Atom-U-Boot an. Wieder ist es eine realistische Signatur, die aber nicht real ist. Das heißt, sie entspricht keinem bestimmten U-Boot-Typen. Deshalb ist sie auch nicht geheim. Ich senke jetzt das Grundrauschen, also Meeresrauschen und Navigationslärm, künstlich ab. Hier ist das U-Boot mit 106 Umdrehungen in der Minute. Ich nehme den Hilfsmotor weg. Man hört die Turbinen, die elektrischen Motoren und den Antrieb. Ich nehme den Antrieb weg und hebe das Niveau etwas an. Jetzt die Turbinen weg. Bleiben nur noch die elektrischen Motoren. Jetzt wieder die Turbinen. Ich beschleunige, das bedeutet, dass man die Schraubengeräusche wieder hört. Je schneller wir werden, desto lauter sind die Strömungsgeräusche. Und die Schraube verändert ihr Ton. Computerspiele für Erwachsene. Die Ingenieure bedauern, dass ihr Wissen im Golfkrieg so wenig von Nutzen war. Das läge an den Untiefen im Persischen Golf, meinen sie fast entschuldigend, die den Einsatz von Atom-U-Booten, zumindest in dieser Region, sehr erschwert hätten. Am Akustische Wellen breiten sich im Wassermeer als viermal so schnell aus wie in der Luft. Wale und Delfine benutzen die guten Trägereigenschaften des Mediums Wasser, um über lange Distanzen zu kommunizieren. Auch die Marine verwendet aktive und passive Sonarsysteme, um unter Wasser zu sehen. Nicht von ungefähr kommen die meisten Forschungsaufträge für die zivilen Akustiklaboratorien aus dem militärischen Sektor. Der Ozeanograf Walter Monk vom Scripps Institute in San Diego begann vor einem Jahr, zusammen mit anderen Wissenschaftlern, ein Experiment zur Erforschung ozeanischer Temperaturschwankungen mit Hilfe akustischer Wellen. Vor der Vulkaninsel Heard im südlichen Indischen Ozean wurden über riesige Unterwasserlautsprecher nebelhornähnliche Töne produziert, die alle Weltmeere durchquerten und 3,5 Stunden später auch in den Horchstationen der amerikanischen Westküste aufgezeichnet wurden. Um eventuelle Auswirkungen des Treibhauseffektes in Form ozeanischer Temperaturschwankungen zu messen, müsste dieses Experiment regelmäßig wiederholt werden. Je höher die Temperatur des Wassers, desto schneller bewegt sich nämlich der Schall. Eine relativ billige Methode also, um die Wärmeschichtungen der Ozeane zu erforschen und Veränderungen zu kontrollieren. Der einzige Haken: Was sind die Auswirkungen solch extrem starker Schallemissionen auf die Ortungssysteme der Meeressäuger? Die Wissenschaftler eines anderen ozeanographischen Instituts in den USA, Woods Hole Oceanographic Institution, sind formell. Walter Monks Experiment könnte das Ortungssystem und das ganze Verhalten der Meeressäuger in einem Gebiet von mehreren tausend Quadratkilometern empfindlich stören. Im schlimmsten Fall könnte die enorme Schallwelle die Tiere sogar töten. Meeresforscher in der ganzen Welt haben daraufhin den Zusammenhang zwischen den mysteriösen Strandungen der Wale, die oft als kollektiver Selbstmord dargestellt wurden, und Marinemanövern, bei denen Schall für militärische Zwecke eingesetzt wurde, untersucht. Die Parallelen sind deutlich. In Perioden intensiver Marinemanöver stranden die Wale in großer Zahl in der Nähe des Übungsgebietes. Sie verlieren wahrscheinlich ganz einfach die Orientierung, weil ihr Sonarsystem durch Unterwasserexplosionen und andere laute Geräusche während der Manöver gestört wird und ihnen dann falsche akustische Bilder liefert. Eine Auswirkung der akustischen Verschmutzung der Weltmeere. Thomas Henningsen, Meeresbiologe, Persischer Golf, 12. September 1991. Heute haben wir die brennenden Ölquellen von Al-Ahmadi besichtigt. Wenn es so etwas wie die Hölle gibt, denke ich, dann ist dies der Vorhof der Hölle. Ein seltsames Gefühl. Du hast sie im Fernsehen gesehen und weißt alles über das Desaster. Und doch ist es unfassbar, dass es wirklich so ist. Um uns herum ein stinkendes, brodelndes, fauchendes Inferno. Die Luft scheint zu glühen. Über uns türmen sich pechschwarze Wolken. Es ist Nacht, morgens um 11 Uhr. Alles ist mit dickem, klebrigem Ruß bedeckt. Etwa die Hälfte der gesamten Landesfläche von Kuwait liegt unter diesem ekelhaften Film, der alles Leben erstickt. Nach 5 Minuten ist mein weißes T-Shirt braun von dem Ölregen, der stetig auf uns niedergeht. Sonic Waters. Sonic Waters? Tönende Wasser ist der Titel eines Konzerts, das der französische Komponist Michel Rudolphi für Zuhörer in Badehosen geschrieben hat. Unterwassermusik in Schwimmbädern oder flachen Lagunen. Die Schwingungen, die das menschliche Ohr bzw. das Knochengerüst unter Wasser aufnimmt und zum Gehirn weiterleitet, liegen auf einer Skala zwischen 500 und 8000 Hertz. Wesentlich weniger also als in der Luft, wo das Gehör im Idealfall Schwingungen ab 20 Hertz im tiefen und bis zu 20.000 Hertz im hohen Bereich wahrnimmt. Viele Laute der ozeanischen Klangwelt sind nur mit Hilfe von Hydrophonen, Unterwassermikrofonen, aufzuzeichnen und für das menschliche Ohr hörbar zu machen. Etwa 20.000 tönende Tierarten, Fische, Langusten, Krabben, Meeressäuger und so weiter, seien bis heute bekannt, erzählt mir Michel Rudolphi. Quand je dis que le son est parfait, disons qu'il est parfait dans une situation de laboratoire, c'est-à-dire à 1 mètre du haut-parleur, on met un micro, on a tout. À 10 mètres, on a presque tout. À 100 mètres, on a encore beaucoup de choses, donc ça se passe bien. Néanmoins, à 3000 km, ah, là on commence à s'intéresser à ce qui se passe. Les fréquences aiguës, wenn ich sage, das Wasser, das perfekte Medium für Klänge sei, dann gilt das natürlich nur für experimentelle Situationen. Wenn Sie ein Mikrofon 1 Meter vor dem Lautsprecher ins Wasser hängen, dann hören Sie alles, auch noch nach 10 Metern. Bei 100 Metern ist immer noch viel zu hören. Aber was passiert in 3000 Kilometern Entfernung? Die hohen Frequenzen mit einer extrem kurzen Wellenlänge sind verschwunden, vom Plankton angehalten, von Strömungen aufgenommen und in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Die tieffrequenten Schwingungen aber, die im Wasser 4-mal so schnell sind wie in der Luft und deswegen auch eine 4-mal größere Wellenlänge haben, bewegen sich in den Ozeanen so elegant wie die großen Meeressäuger. Dazu kommt noch das Phänomen der Sound Channels, der Klangkanäle, die für die Ausbreitung tiefer Frequenzen eine ganz wesentliche Rolle spielen. Nehmen wir mal an, nur als Beispiel, dass es zwischen den Bermudas und Europa einen Kanal gäbe, der eine Temperatur von 16 Grad hätte. Wenn bei den Bermudas ein Klang losgeschickt wird und sie vor der bretonischen Küste den Kopf ins Wasser stecken, dann hören Sie diesen Ton, weil die Schwingung in der gleichen Temperaturschicht bleibt, die wie eine Pipeline wirkt. Kältere Wasserschichten, die den Kanal oben und unten abgrenzen, wirken dann wie Reflektoren für den Schall, der immer im Klangkanal bleibt. Die Wale benutzen diese Klangkanäle, um über Tausende von Kilometern Informationen auszutauschen. Es liegt also nicht an ihrer gewaltigen Stimme, obwohl die Klangemission in der Nähe eines Wals natürlich extrem stark ist. Einem Freund von mir, der vor Hawaii tauchte, hat's mal die Luftflaschen und die Taucherbrille ausgezogen, als ihm ein Wal guten Tag sagte. Aber die Komplexität ihres Gesangs ergibt sich erst durch die Entfernung und die vielen Reflexionen und Interferenzen, die der ursprünglich einfache Ton auf seiner Reise durch den Klangkanal erfährt. Es genügt also, dass ein Wal in einem Klangkanal eine einfache Folge von 3 Tönen losschickt und 2, 3 oder 5.000 Kilometer weiter haben sich dann Akkorde und harmonische Muster ergeben, die der Qualität elektroakustischer Musik sehr nahe kommen. Traversée des Abysses, Durchquerung der Tiefseegräben. Sechstes Bild aus Michel Redolfis permanenter Klanginstallation im Internationalen Meereszentrum in Boulogne-sur-Mer. Rajak, der Wal, von Stanley Spain. Er reiste mit gleichbleibender Geschwindigkeit und ließ sein Echolot in weitem Bogen klicken, um vertraute Markierungen zu orten. Ab und zu sandte er eine Anfrage aus. Rajak, Sohn von Zagnu, tot durch Killermenschen. Bin Finnwal, allein. Sind andere da? Einst hätte der Meeresboden viele Antworten zurückgeworfen. Aber jetzt hörte Rajak nichts. Eines Tages erreichte er Zagnus bevorzugten Schallkorridor. Das war ein Bereich, in dem aufgrund der weiten Fläche des Landes und der Strömungen eine Botschaft über hunderte von Meilen verbreitet werden konnte. Einst war es möglich gewesen, mit Finnwalen in Verbindung zu stehen, die eine halbe Welt entfernt waren. Aber die summenden Geräusche der Menschen hatten die Meere gefüllt und die Wirksamkeit der Korridore auf einen Bruchteil ihrer früheren Kapazität reduziert. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Was soll denn das? Der klassische Satz eines Designers oder eines Texters, der eine neue Schrift ausprobiert. Nun, was hat das mit unserem Thema zu tun? Er enthält alle Laute. Richard Murray Schäfer. Stille bedeutet für den westlichen Menschen Verweigerung von Kommunikation. Wenn einer nichts zu sagen hat, dann redet ein anderer. Daher rührt die Geschwätzigkeit der modernen Welt, die durch Lauterzeuger noch vergrößert wird. Absolute Stille ist für den westlichen Menschen beängstigend. So war der Philosoph Pascal von der Aussicht auf ewige Stille zutiefst verängstigt, als die Unendlichkeit des Raumes durch Galileis Teleskop zum ersten Mal angedeutet wurde. Christian Sanesi, Komponist. Samstagmorgen im Studio. Es ist 9 Uhr. Licht anknipsen, nur die Spots und nicht die Neonröhren, die Lärm machen. Die Technik einschalten, Tür schließen und das Telefon abstellen. Beim Einschalten des Mischpults wird ein elektronischer Impuls in den Verstärker geschickt und jeder der vier Lautsprecher reagiert mit einem tiefen, atemähnlichen Geräusch. Als wäre jemand im Raum. Seit gestern Abend habe ich nichts gehört. Mein Ohr ist durch den nächtlichen Schlaf vorbereitet. Ich lege das Originaltonband auf die Bandmaschine und setze mich ins Zentrum. Play. Beim ersten Ton schließe ich die Augen. Sofort verschwindet das Studio. Ein anderer Ort. Ein sehr viel größerer Raum öffnet sich. Ich betrete ihn. Schloss Beaulieu in der Nähe von Puy-Ricard, Provence. Sommerabend. In den Feldern unterhalb des Parks, dessen hohe alte Bäume das Schloss umgeben, ein Wasserbecken und Frösche, die aber nur einen kurzen Dialog halten. Die Stille hören. Thank you. Im weiter nördlich gelegenen Bergmassiv des Luberon habe ich den dänischen Maler und Turmkünstler Knut Victor besucht. Die Stille hörbar machen. Victor arbeitet mit Geräuschen, die an der Grenze der menschlichen Wahrnehmung liegen. Galoppierende Holzwürmer in Truhen und Schränken. Sich in der Morgensonne reckende und streckende Felsbrocken auf den Gipfeln der Berge und Zwiegespräche unterirdischer Seen mit einem einsamen Fliegenwanderer. Wassertropfen und Fliegenbass Knut Victor. Jacques La Carrière, die Gnostiker. Stille ist nicht nur das Gegenteil von Lärm und das Aufhören des Sprechens, sie ist vielmehr ein Mittel, um beim Schüler eine Bewusstseinsveränderung zu provozieren. Sie ist die Verweigerung der Sprache, aber die Annäherung an ein höheres Bewusstsein. Enthaltung, aber auch Waffe, wie die Gewaltlosigkeit. Man sieht, worauf die Lehre des Basilides hinausläuft. Da die Welt aus dem gemacht ist, was nicht ist, kann man sie nur bekämpfen, indem man sie durch die Stille verleugnet. Dem Lärm der Welt, den flüchtigen Wellen der Worte, der trügerischen Klangmaterie des Universums, wird die Stille des Menschen als Gegenklang gegenübergestellt. Saison in Nizza. Zwei Planierraupen verteilen frischen Kies am Strand. Sand gibt es erst weiter im Westen in Richtung Antibes. Aber da stecken die AIDS-infizierten Heroinspritzen der Junkies aufrecht im Boden. Nicht sehr touristenfreundlich. Till Bastian, Schriftsteller und Arzt. Naturzerstörung obendrein im wachsenden Umfang und beschleunigten Tempo bedeutet auch Seelenzerstörung. Beschädigung des Bemühens um eine ohne dies labile psychische Balance. Identitätserfahrung und Sinnfindung geraten daher zum immer schwierigeren Geschäft, für dessen Pseudobetrieb der Konsum von Realität zweiter Hand, insbesondere der Fernsehkonsum, in den USA derzeit ja bereits 6 Stunden pro Kopf und Tag, die geeigneten Kulissen bereitstellt. Und auch der von den Fernsehanstalten in alle Welt übertragene Krieg am persisch-arabischen Golf unterscheidet sich im Prozess der subjektiven Wahrnehmung des Endverbrauchers von Realitätsproduktion kaum mehr von anderen Inszenierungen. Der Filmtitel Sex, Lügen und Videos fasst unsere kulturellen Essentials deshalb als manche weitschweifige philosophische Monographie. Pointiert ausgedrückt, das Leben wird immer öder, aber die Filme sind ja noch spannend. Der Zusammenhang von Natur- und Seelenvernichtung lässt sich am Beispiel unseres Verhältnisses zu den Ressourcen aller Art demonstrieren. Unser ausbeuterischer Umgang mit den natürlichen Ressourcen aller Art, wie Wasser, Luft und Bodenschätze, ist ja bekannt und sattsam beschrieben. Aber auch mit den sozialen und psychischen Reserven, den Frei- und Spielräumen aller Art, gehen wir kaum sparsamer um. Jede Option muss sofort realisiert, jede technische Möglichkeit alsbald genutzt, jede Chance zur besseren Verfügbarkeit des Rohstoffes Zeit sofort verwirklicht werden. Côte d'Azur. An der Schnellstraße, die den Flughafen Nizzas mit dem Stadtzentrum verbindet, liegt ein botanischer Garten mit etwa 2000 verschiedenen Pflanzenarten. Der Komponist Michel Redolfi hat hier Klanginstallationen geschaffen, die den Besucher vom Lärm der Straße und des Flughafens ablenken sollen. Die Stimmen der künstlichen Vögel vom Tonband haben irgendwann die wirklichen Vögel angelockt. Im Zentrum des Gartens ein Gewächshaus nur für Schmetterlinge und die Pflanzen, die sie zum Leben brauchen. Buddleia Davidii, Lantana, Edichium Coronarium, Plumeria Rubra, Hoya Carnosa. Erinnerungen an den Regenwald. Richard Murray Schaeffer, Komponist und Lautsphärenforscher. Well, acoustic ecology, as I understand it, is a study of the relationship between sounds and the makers of sounds. Akustische Ökologie, so wie ich sie verstehe, ist eine Disziplin, die sich mit dem Verhältnis zwischen Klang, Klangproduzenten und der Umwelt, in der Klänge produziert werden, beschäftigt. In einer ökologischen Klangsphäre gibt es akustische Vielfalt und Ausgewogenheit. Ganz im Gegensatz zu unseren heutigen Großstädten, wo man vor Lärm oft sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Es geht also um die Bewahrung und Weiterentwicklung akustischer Vielfalt, die zum Leben genauso dazugehört wie die Luft zum Atmen. Klang war und ist ein wichtiges Medium in allen Kulturen. Manchmal nehmen die Klänge die Form von Musik an. Und Musik war immer eine große verwandelnde Kraft. Die Musik alter Kulturen unterscheidet sich natürlich sehr von unserem heutigen Musikbegriff. Es war eher eine Form der Magie, Tonmagie, also rituelle Klänge, die Bewusstseinsveränderungen hervorrufen konnten und sollten. Mantrische Kraft. Das ist ähnlich wie die Benutzung von Klängen, um Regen zu machen, Büffel zu jagen oder die Sonne zu beschwören. Für diese Rituale wurden sehr oft repetitive Klangformen benutzt, die auf einem Kontinuum aufbauen und hypnotische Wirkung haben. Heute glaubt man dafür, andere Methoden zu haben. Drogen zum Beispiel. Christian Sanesi. Ich habe die sehr deutliche Empfindung, dass die Musik nichts anderes als ein aus tausend Details herausziselierter großer Lärm ist. Er öffnet sich wie ein lebendiger Organismus, damit sich mein Hören darin in alle Richtungen bewegen kann. Sehr schnell entwickelt sich eine magnetische Kraft und alle Töne, die den großen Lärm ausmachen, treiben mich einem Orient zu. Ich akzeptiere diese Richtung. Stopp, Horizont. Jean-Claude Risset, Laboratorium für Akustik und Mechanik in Marseille. C'est des sons intéressants pour comprendre la perception. L'étude de la synthèse, la reconstitution. Die Herstellung künstlicher Klänge ist sehr interessant, um die auditive Wahrnehmung zu verstehen. Man kann sagen, dass die Probleme, die durch die Synthese musikalischer Töne aufgezeigt wurden, unser ganzes Konzept vom Hören verändert haben. Das Hören ist nämlich nicht nur, wie man früher gedacht hat, eine simple Messung physikalischer Parameter, wie der Frequenz und des Spektrums, sondern ein sehr komplizierter Vorgang, bei dem die physikalische Struktur der Töne benutzt wird, um daraus Informationen über die Umwelt abzuleiten. Das Ohr ist also nicht nur ein Instrument, um Frequenzen zu messen, sondern ein Wahrnehmungsorgan, das versucht, die höchstmögliche Zahl an Informationen über den Ursprung eines Tons zu erfahren, die Distanz, die Richtung, aus der er kommt und so weiter. Das Gehör ist zum Beispiel fähig, einen sehr lauten Ton in weiter Entfernung von einem leisen Ton in unmittelbarer Nähe des Ohres zu unterscheiden. Das klingt sehr einfach, ist aber ein sehr komplizierter Vorgang, den wir mit den heutigen Mitteln der Musikinformatik immer noch nicht rekonstituieren können. Dabei ist das eine überlebenswichtige Funktion des Hörens, die wir täglich benutzen. Bernard Parmigiani, Komponist. De natura sonorum, von der Natur der Töne. Konjugation des Timbres. Akustische Materie. Die für alle die gleiche ist. Musiker, Forscher. Wale und Delfine. Vögel im Regenwald. Tibetanische Priester. Studenten auf den Plätzen himmlischen Friedens. Radiohörer. Holzwürmer. Und so weiter. Mir gehen die ozeanischen Klangkanäle nicht aus dem Kopf, von denen der Komponist Michel Redolfi gesprochen hat. Unterwasserkonzerte, die auf der ganzen Welt zu hören sind. Oder Stille in 3000 Meter Tiefe und unendlich weites Hören. Die Klänge der Welt konzentrieren sich an einem Punkt des Ozeans. Café des Abyss. And the quick brown fox jumps over the lazy dog. Jetzt erst recht. Sorte. Café des Abyss oder Paradiesvögel im Schallkorridor von Harald Brandt. Es sprachen Peter Lieck, Eva Garg und Peter Heusch. Ton und Technik Ulrich Speicher und Inge Lausberg. Regieassistenz Hans Müller. Regie Stefan Dutt. Produktion Saarländischer Rundfunk 1992.